Hallo, wir sind die Knackpunkt-Credits. Wir reden darüber, damit ihr es nicht müsst. Und darum, jetzt müssen wir es rausschneiden wegen... Oh Gott, können wir bitte neu starten, ohne Scheiß, aber ey. Herzlich willkommen zum Knackpunkt. Wir sind die üblichen Gesichter. Hier irgendwo Christian, hier sitzt hier irgendwo. Und Sven und meine Wenigkeit Ansgar. Wir haben heute wieder jede Menge Scheiße, die euch nicht interessiert und über die wir nicht reden wollen. Also fangen wir einfach an. Was trinkt ihr denn so? Ich trinke Deutschland. Doch nicht so weit weg. Zwei. Oh, ich sollte vielleicht mal. Scheiße. Mal wieder das Übliche. Bei mir gibt's 115 Jahre altes Faxe. Ich möchte an dieser Stelle Wohlfall betonen, wir werden niemals von den Getränken gesponsert, die wir hier uns einverleiben. Die trinken wir einfach nur, weil wir sie gerne trinken. Das ist sogar fast gelogen. Oder weil wir sie ausgewürfelt haben. Also ein Liter Faxe für mich. Sven, wenn ich morgen nicht da bin, weißt du es. Ist voll klug so, weil du Guest of Honor bist und weißt du du bist nicht da. Schick mir die Geschenke mit der Post. Dummer Idiot, ey. Guest of Honor? Hat jemand Geburtstag? Christian zum Beispiel? Christian, du hast morgen Geburtstag? Nö. Hat er wirklich nicht. Okay. Gut, und Sven, was hast du so? Nee, ich habe nicht Geburtstag. Nicht Geburtstag. Aquintus. Marke, Quellort, Dienstlagen. Sponsored by Aquintus. Get the real taste of real water, bitch. Pussies. This is water that tastes like table. So it's basically table water. Ja. Das erklärt, warum ich so viel trinken muss. Ey, komm, ich hab sowieso, warte mal, Weihnachten. Ja, es ist nicht mehr drin. Aber Weihnachten ist nicht weit, ich möchte schon direkt mal was sagen. Weihnachten wird es einen speziellen Podcast geben. Genau wie den Pilot-Podcast. Nein. Oh, wollen wir Schrottwichteln oder auch nicht? Es wird einen speziellen Podcast geben, und zwar einen Podcast der Liebe. Ein Podcast der Liebe zum Alkohol. Ihr werdet überrascht sein. Das wird schön. Ansgar, man hört dich nicht. Du musst, wenn du abbrechen möchtest, musst du abbrechen sagen. Nein, Sven, du musst abbrechen. Ne? Das kannst du so nicht. Das hier ist ein Podcast. Die visuellen Scherze. Das ist richtig. Das kannst du so nicht sagen. Nee, aber trotzdem. Wenn ich, Ansgar, möchtest du nicht zu Weihnachten vorbeikommen? Auf Alkohol. Ach du Scheiße. Danke fürs Schlürfen. Muss ich mir noch überlegen. Können wir übrigens mal zu Synchronisationszwecken gerade mal alle hintereinander was kurz irgendwie mal, keine Ahnung, einigen wir uns mal auf das Wort Babypuder. in 3. 3, 2, 1. Babypuder. Babypuder. Sehr schön, danke. Babypuder. Funktioniert denn Uhr jetzt? Ja, los, damit du das Wort Babypuder hast. Das ist sein Fehler. Nein, er möchte uns Sachen sagen. Am Ende des Jahres, also viele Leute wissen es jetzt ja nicht, aber es ist so, ich speichere wirklich auf meiner externen Festplatte so ziemlich alles, was wir unter dem Knackpunkt-Projekt machen. Also habe ich auch alle Folgen da. Und auch ich muss mal echt überlegen, ob ich irgendwie Zeit und Lust habe, dann zum Jahreswechsel irgendwie so ein Best-of aller Folgen zusammenzuschneiden. Und ich glaube, hier haben wir den Opener. Nein. Und dafür brauchst du die Phrase. Ja, aber man weiß ja, man Leute, benutzt das Hashtag. Man weiß ja nicht, Hashtag wofür man das verwenden kann. Ja, sei vorsichtig, vielleicht wird das Hashtag schon für was verwendet, aber es ist Nein, die Twitter-Trends sind gerade von den Rocket vielleicht Beans halt spitze wirklich. Stifte, weil die gerade Pen and Paper mal wieder streamen. Gefragte Jagd und BZ0710. Okay. Aber ich meine, vielleicht heißt das ja was wie, so Fetischleute, die Wundbrand am Arsch unter ihren Latexklamotten haben. Hashtag Babypuder. Oh Gott. Hey, es ist ein luftdichtes Material, was erwartest du? Hat man ja von Mythbusters gelernt, wie die da geschwitzt haben. Oh shit. Die Sendung ist toll, da haben wir auch Krampf. Wo waren wir vorhin nämlich noch bei diesem ganz beschissenen Rennfilm, wie hieß der nochmal? Michel Fayon. Das ist eine sehr, sehr beliebte Kinderserie, du verdammtes Arschloch. Driven. Speed Racer. Genau. Speed Racer. Oh Gott. Diese, ich weiß nicht, Galileo und die Mythbusters haben sich jeweils dann irgendwie mit diesem tollen Mythos auseinandergesetzt. Ach so, Driven. Ja, okay, ah, nee, das war der aus Mythos aus Driven. Ob du mit einem, mit dem Unterdruck, und einer viel zu hohen Geschwindigkeit für den normalen Straßenverkehr Gullideckel aus ihren, ich nenne es mal Verankerungen, ist es ja etwas falsche Wort, aber zumindest aus ihrem Sockel heben können. Ja, hat richtig gut funktioniert, nicht. Wer hätte gedacht? Weil ich weiß nicht, wie viel wiegt so ein Ding? Hey, 50 Kilo oder so? Passieren Sachen? Mehr. Das Ding, der komplette innere Kreis ist dick Beton ausgegossen. Ja. Die sind scheiße schwer. Nicht umsonst musst du immer mit dem Brecheisen die Dinger hochheben, obwohl da Löcher drin sind, wo Leute packen könnten. Aber das können deswegen halt nur richtige, die Dinger sind richtige, mehr als 50 Kilo auf jeden Fall. Richtig gute Menschen können das. Ja, das können so Bären aus Russland, aber... Die werden extra angestellt. Wir müssen von Gullideckel zu Gullideckel. Die werden importiert. Wir müssen halt von Gullideckel zu Gullideckel. Und dann mit ihrem kleinen Kralle so aufploppen. Ja, das ist es. Deswegen sind die Löcher auch so dort verteilt. Auf die perfekte Größe von Bärenklauen. Wirklich so. Oh Gott, nein, bitte. Gib mir Fischski. Das könnte eventuell wieder dazu führen, dass irgendwie jetzt auch Bären wieder in Deutschland angesiedelt werden. Der gute alte Braunbär. Angesiedelt. Ich meine, da wäre ich echt nicht so für. Ich weiß nicht, Bären sind bei mir schon so in einer anderen Kategorie wie Wölfe. Weil Wölfe ist ja irgendwie Wölfe sind irgendwie vorsichtig und eigentlich im wirklichen Maßstab jagen die ja nicht Menschen so, aber Bären haben schon mehr die Tendenz umzubringen. Ich meine, ist ja so, wie irgendwie die meisten Jäger umgebracht werden von Elchen und so. Diese Idioten. Ja, wie kann man sich von solchen friedliebenden Tieren, die überhaupt nicht... Gut, dass der Elch an uns vorübergegangen ist. Schön, dich dabei zu haben. Nee, stimmt, es wurde beim Elchtest, wurden Autos auf ihn draufgekippt. Ansgar. Ist leicht verbittert. Nee, ich bin ein bisschen im Delirium, will ich nicht sagen, aber ich hatte Kopfschmerzen, also habe ich vielleicht eine Handvoll Schmerztabletten mehr reingeschmissen. Das sind Mindestvoraussetzungen, um okay, hier mitzumachen. leicht unter Drogen sein. Was die Vorwahl von Papenburg, dass ich dort mal eben Krankenwagen vorbei. Nee, es ist alles in Ordnung. Ich bin nur ein bisschen gerade. Mhm. Aber ansonsten. Vielleicht sollten wir da mal so. Nein, ich habe keine. Vielleicht sollten wir mal angenommen. Ich habe noch niemals Schmerztabletten genommen. Einspruch. Ich habe vor dem Dreh von Mann mit Hut. Ah, okay, vielleicht. Keine Ahnung, vor Jahr und Tag mal eine Aspirin reingebracht. Vor dem Dreh mit... Was in den Scheiß, vor dem Dreh mit von Mann mit Hut gegen Jacques Depot habe ich eindeutig gesehen, wie Ansgar die ganze Packung geleert hat. Die leere Dann würde ich, wenn dem so wäre, würde ich hier jetzt nicht sitzen. Du sitzt ja eigentlich auch nicht da, wo du sitzt. Das ist nur ein Greenscreen einspannen. Naja, vielleicht hast du ein Lebertransplantat bekommen. Trigger mich. Ja, das ist ein Safe Space, Vorsicht. Mein Safe Space. Ja, genau das bisschen, was in deinem Bildschirm gerade zu sehen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber genau hier habe ich einen kleinen Button, der sagt, dass ich eigentlich gar nicht aufnehme gerade. Ja. Passiert, ne? Ist halt Skype. So, Skype gehört jetzt zu Microsoft und Microsoft gehört halt zum Behindi-Teil der Welt. Ja. Wo wir Microsoft sind, die scheiß Arschlöcher. Ich hab mich ja ausgelassen über die fucking, das Update, was sie mir aufgezwungen haben und wie ich keinerlei Wahl hatte. Und jetzt hatte ich dann halt auch, deshalb war ich ja gleichzeitig auch noch, also ich war ein bisschen angeschlagen, weil ich gleichzeitig auf Handyentzug war. Weil der in Reparatur war. kriege ich Handy zurück, hab da meinen News-Stream von Google Now und sowas wieder zurück und da ist so Neuigkeiten so, hey, das neueste Windows-Update hat bei einigen PCs für einen kleinen Fehler geführt. Nämlich, dass das Update bei der Installation ein kleines bisschen verkackt hatte. Aber keine Angst, das Installationsprogramm hat das gemerkt, dass da ein Fehler ist, hat das neu gestartet und versucht zu korrigieren, was dann schiefgelaufen ist und hat dann versucht neu zu starten, um das zu korrigieren, was dann versucht hat neu zu starten und das zu korrigieren, was dann versucht hat neu zu starten und das zu korrigieren und so weiter und so fort. Er hat danach, hat er versucht neu zu starten und zu korrigieren. Ja, aber auch dann neu zu starten und korrigieren. Doch auch, interessant. Deswegen, und das musste bloß irgendwie mit einem anderen Tool oder so gefixt werden und sonst was. Und ich finde das einfach unglaublich scheiße dreist, dass die mir auf eine Maschine, die halt in meinem Fall natürlich nicht, aber für manche Leute könnte es entweder für deren Lebensunterhalt oder tatsächlich für den Leben wichtig sein, einfach bloß zwangsweise Scheiße draufklatschen, die dann nicht mal gut genug getestet ist, dass sie halt wirklich innerhalb von ein paar Tagen einen riesigen Fehler halt merkmal machen. Wie soll ich das sagen? Viele Küchen verderben den Bereich. Verstehe. Also klar brauchst du für die Probleme, die da irgendwie fixen müssen, brauchst du da schon deine, wie soll ich das sagen, deine Kernbesetzung von wahrscheinlich, keine Ahnung, bestimmt mindestens irgendwie 20 Programmierern, die da irgendwie an einer kleinen Sache wahrscheinlich schon parallel arbeiten, damit das schnellstmöglich geht. Aber ich glaube echt, so, wenn die sich in so einer Größenordnung bewegen für so einen kleinen Boot, Loop-Fehler, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne. Kannst mir nicht erzählen, dass das so mega lange braucht. Ich meine, es kann ja nicht so ein endlos. Okay, man muss ja dazu auch sagen, ich bin da sehr, sehr, sehr, sehr amateurhaft bis eigentlich überhaupt nicht geschult, was so Programmierung etc. angeht. Aber man kann mir jetzt nicht erzählen, dass jetzt so eine kleine Boot-Sequenz und irgendwie mal, ich weiß nicht, so eine kleine Hintertür, so nach dem Motto, ey, ja, das hat, dieser Loop hat dreimal nicht funktioniert. Möchtest du dem vielleicht nicht irgendwie mal einen Vorschlag machen, dass er eventuell den PC mal wirklich von alleine mal irgendwie neu starten möchte oder den einfach mal runterfahren möchte oder irgendwie sowas? So, das wird man doch irgendwie einbauen können oder nicht? Ja, aber das ist ja der Punkt. Dieser Menschenverstand fehlt. Das ist es, was mir einfach leid tut. Dieser Menschenverstand von, ich zwinge Leuten nichts auf, weil es ist deren Produkt, deren Computer und es sind nicht Macintosh-Besitzer. Das heißt, die sollten eigentlich ein bisschen Entscheidungsfreiheit haben dürfen. Nein, das hast du mit der, Und die Mac-User nicht? Also du stürzt gerade alte Bande, alte Fäden. Nein. Zerstörst sie oder? Mac? Die haben sich lange gestritten, um eine zweite Maustaste zu kriegen, also komm schon. Nee, Macintosh war ja dieses, das ist halt, es ist gut und für Programme gearbeitet, aber wenn du dabei selber was ändern möchtest oder so, musst du schon ein bisschen viel mehr da reingreifen. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich da einen hatte und da war sehr gut versteckt alleine, um an die Systemordner oder so einen Scheiß zu kommen. Mhm. Da muss es schon ein bisschen weiter reinsuchen als bloß ein normaler Windows-Benutzer, der halt, ja, ich gucke halt den Ordner C. Windows C, private Programme. Porno-Downloader. Jetzt starten. Wollen Sie diese Anwendung wirklich starten? Bin ich das? Sehr gut. Sein. Top. Ja. Ha, top. Danke, hört Windows. Das war unser Podcast heute. Hey, wir haben wieder Ton. Doch, wir haben die ganze Zeit Ton. Jetzt habt ihr mich wahrscheinlich jetzt nicht gehört. Das ist super. Ich liebe es. Ey, ohne Scheiß. Ich hole mir gleich nochmal Schmerztabletten oder so. Echt? Du bist stumm, nice. Sven. Ich kann die ganze Zeit reden. Das ist die kürzeste Folge. Ich kann die ganze Zeit reden. Knackpunkt. Ich liebe mein Internet. Ich weiß. Wir hören dich. Jetzt hören wir dich. Ist es nicht schön, wie Windows und Skype unsere Augenmerk, was wir an ihnen hassen, so schnell offenkundig zeigen und Beispiele geben an dem Mist, der passiert. Das ist das erste Mal, oder dass der Vorführeffekt funktioniert. Was? Wo du etwas zeigen möchtest, das ist das erste Mal, bei dem du etwas zeigen möchtest und es klappt. Weil sonst hast du immer Vorführeffekt und dann funktioniert das nicht mehr so, wie du das eigentlich zeigen wolltest. Aber jetzt haben wir es genau richtig, so wie das soll. Warte, das heißt, wir reden darüber, dass Microsoft jetzt mein PC runterfahren. Stellen Sie bei Sven den Ton ab. Ich sag dir, das ist ein Regler. Das ist die NSA, die mir versucht, den virtuellen Hahn abzudrehen, damit ich die Wahrheit nicht da draußen verbreite. Oh, stimmt. Die machen den Ton aus, immer wenn du versuchst zu sagen. Du meinst, und oh, der hat und dass ich auf jeden Fall, ja, ich bin auch still mittendrin, du Genie. Ich bin gespannt, ob wir ihn jetzt wirklich nicht hören oder ob, ist das ob jetzt, er nachher in der Aufnahme auch weg ist. Bist du verarschen, Sven, oder ist das echt so? Nicht weiterhelfen, ich weiß nicht, was du... das sah jetzt fake aus. Ja, achso, als ich versucht habe, faker zu machen... Da war es nicht mal versucht. Oder als ich noch nicht mal sagen. Versucht habe, es fake zu machen oder so, da war es realistisch. Aber wenn ich es fake mache oder so, dann wirkt es auf einmal nicht mehr realistisch. Wow. Ja, dann sieht man es. Wow. Fake ist fake. Wow. Wow. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Wechseln wir das Thema. Hat irgendwer irgendwas? Ja, vielleicht wird dann Dennis nicht das Problem sein. Ich hatte so einen Gedanken gehabt, der mich so einen alten Comic so hatte, über den ich vielleicht reden wollte. Gott. Kinder und so, ja? Und Haustiere und das Ganze, wie es mit Verantwortung und so ich angeht. Ich distanziere mich von jeglicher Meinung, ja, die in irgendeiner Form auf Pädophilie Idee, dass man in irgendeiner Form den Knackpunkt und alle seine Mitarbeiter schädigt. Danke. Mitarbeiter. Nee, Mitarbeiter kriegen Geld. Es ist ja dieses Argument. Es gibt doch dieses Argument, dass ja für Kinder zu kriegen brauchst du nicht irgendwie einen Schein oder eine Befähigung zu beweisen. Aber für Autofahren, oh ja, nee, bist du zu Urlaub oder so, kriegst du keinen Schein. Darfst haben sie nicht den Hundeführerschein eingeführt irgendwann vor ein paar Jahren? Nicht, dass ich wüsste, aber ich habe auch keine Haustiere. Ich habe auch. Ich habe keinen Köter. Nee, aber selbst wenn. Ja, selbst wenn, es ist halt einfach dieses, für ein Kind aber, wo du sehr viel einfacher, sehr viel Scheiße bauen kannst, ja, nee, das schaffen die Eltern schon von alleine, auch wenn die 14 Jahre alt sind und irgendwie aus Versehen was bekommen haben. Deswegen, was könnte man noch so als Maßnahmen machen, so, wenn du das nicht hinkriegst, darfst du kein Kind kriegen. Mein Punkt war zum Beispiel so, wenn dein Handy zu oft kaputt geht oder so, darfst du nicht, weil einfach, wenn du guckst, ein Kind, wenn du es mal fallen lässt, ist es auch kaputt. Und dann schickst du es wieder ein oder Handy machst du 14 Tage Rückgabe. Da mache ich eigentlich, da würde ich eigentlich immer gerne so Scrubs typisch. Er betrügt uns schon wieder. Er verarscht uns. Er hat. Ich weiß nicht, dieses Geräusch am Anfang mit. Das Gedröhne. Das hat er gefurcht. Ich bin da. Hallo? Hört man mich? Gut. Top. Jetzt bist du da. Super. So, ich rede jetzt einfach immer weiter. Das Dumme ist, wenn man ihn nachher in der Aufnahme wirklich, wenn die Aufnahme trotzdem funktioniert und er den Ton da hat, dann stehen wir als die Doofen da, Christian. Ja, nee, das ist die Sache. Dann können wir eigentlich den ganzen Kram bisher wegschmeißen. Das ist auf einen gewissen Punkt einfach. Ja, das Allergeile ist, ich würde dann eigentlich immer gerne die Carla und Turk Story bringen, so als es darum ging, dass bei Scrubs dann irgendwie Elliot das Kind halten soll und Turk dann halt immer diesen Tennisball auf die Leute dann spontan wirft und wenn sie den fangen können, dann dürfen sie auch das Baby halten. Das müsste man einfach dann auch bei denjenigen Leuten machen. Ist das nicht gefährlicher, dass sind Leute, die dann aus Reflex vielleicht ein Kind fallen lassen? Nee, nee, die haben schon nichts in der Hand. Also das ist schon safe so. Das sind beides sehr gute Argumente. Das ist safe. Ja, ich finde Elliot Reeds beiden Argumente auch sehr schön. Sarah Chalk. Ich rate, du hast über Kreide geredet. Ja, Chalke, so ist ihr Nachname halt so, ne? und jetzt ist es wahrscheinlich irgendwie eigentlich französisch oder so Schalk oder Chalk. Das hieß der Chalk. Sie ist der jüdische Chalk. Ja, dann vielleicht kommt es ja Schalk. Nein. Sind da nicht Apostrophs oder sowas drin? Wir entschuldigen uns bei allen. Ich entschuldige mich bei keinem für diesen Witz, so. Get over it. Ansgar, es gibt da so eine gute Chemikalie, die dir vielleicht helfen könnte. E605 oder 605. Ja, entweder oder, das eine tötet dich, das andere... Nee, kein Mehl. Das eine tötet dich, das andere gibt dir Hochstimmung. Nee, du brauchst einen Satz. Du musst dich entscheiden. Nein. Alkohol. Hilft bei Stimmungsschwankungen. Normalisiert sie auf das Negative. Entscheide dich. Hilft überschüssiges Wasser aus dem Körper zu entfernen. weil ich auch so viel von habe. Oh, ja. Gerade wurde ihm wieder sein biologischer Aufbau bewusst. Ist ein natürliches Abführmittel ab gewissen Graden? Wow. Oder wie nennt man eigentlich Brechmittel, so ohne da, ohne es halt medizinisch klingen zu lassen? Brechmittel. Was? Medizinischer Begriff für Brechmittel. Ich habe neulich eine kennengelernt, die hat Altenpflege gemacht und die hat mir einen Begriff beigebracht, den ich vorher noch nie gehört habe. Auch für Abführmittel, Laxantien war das, glaube ich. Ey, das gibt's wirklich. Laxantien. Auch wirklich mit L-A-X geschrieben. Ich dachte nur so, okay, ich kenne den englischen Begriff Laxatives. Ich nehme an, das soll das sein. Aber Laxantien habe ich noch nie gehört vorher. Ich kannte nur das Umgangssprachliche. Es gibt einen medizinischen Fachausdruck dafür. Es sind, also beziehungsweise ein Brechmittel ist ein Emetikum. Oh ja, also ein natürliches Emetikum. Ein Emetikum. Ja. Das klingt wie so eine frühzeitliche Ära unseres Planeten. So, weißt du, hier, wie war das? Jura, Emetikum. Also Emetikum kommt aus dem Griechischen. Wenn du den lateinischen Begriff haben willst, dann brauchst du was? Vomitivum. Ja. Da brauchst du womit und Ivum. Ah, du hast es schon wieder gesagt. So. Leute, benutzt das Hashtag. Also falls ihr ein günstiges Brechmittel braucht oder so, ich empfehle Kupfersulfat. Holt euch einfach 54 Tequila-Shots einfach so. Ich glaube, Ansgar hat heute die Kugel gefressen. Nee. Was denn? Super Sven. Wenn du echt nicht scherzt, what dann... What the fuck? Ich mach doch gar nichts. Ich rede die ganze Zeit nur und ich finde es voll... Nee, also... Das ist der Punkt. Ist es ein Scherz? Müsst ihr weitermachen. Ist es kein Scherz, dann müssen wir aufhören. Ich habe die ganze Zeit echt jetzt safe weitergeredet. Ja, du hast mindestens einfach so sekundenlange Pausen, wo einfach kein Ton rüberkommt. So wie... 3-4 Sekunden lang. Ein Mikro und Wackler. Du siehst doch bei Audacity, ob es ankommt oder nicht. Er verarscht mich. Doch. Ey, das kann doch nicht sein. Ey, so ein Scheiß weg. Ich sehe Ausschläge. Das ist nicht das Problem. Also Sound habe ich hier auf jeden Fall. Wow. Also ich vermute auch, dass er in der Aufnahme da ist und wir dann die ganze Zeit wie die Blöden rüberkommen, weil wir ihm einreden, dass er keinen Ton rüberbringt. Ja, das heißt, Skype ist am Arsch und wir haben jetzt schon die Hälfte der Zeit bloß geredet darüber, dass Skype keinen Ton hat. Wir machen jetzt weiter. Wir brechen jetzt nicht ab. Okay, Titans say never die. Dann Titans never say die, Entschuldigung. Halt. Wir gehen jetzt einfach rüber zu TeamSpeak. Mm-mm. Wir machen jetzt einfach so weiter hier. Es ist alles in Ordnung, wir machen einfach weiter. Sven hält einfach die Schnauze. Okay. Und dann ist das okay. Okay. Was können wir sonst machen? Also um auf Kinder halt zu beweisen, dass du mit denen umgehen kannst und irgendwie ein bisschen was. In amerikanischen Schulen hast du immer dieses Team-Up von zwei Schülern und jeder darf mal eine Woche auf ein Ei aufpassen. Ich fand das besser mit dem, du musst auf einen Sack Mehl aufpassen. Weil der Sack Mehl ist wenigstens schwerer. Oder Sack Zucker, weil wenn der nass wird, hast du ein Problem. Hast du bei Mehl auch? Sven sagt doch auch mal was dazu. Er verarscht uns doch. Das kann doch nicht sein, dass er die ganze Zeit keinen Ton hat. Ich glaube es doch nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es immer ist oder nicht. Das ist die Sache. Ist es die Hälfte der Zeit oder nicht? Sven, wenn du halt wie ein Arschloch grinst. Ich mach, mein Gott, gar nichts. Ich rede die ganze Zeit. Ich hab Ausschläge also, in diesem verkackten Audacity-Programm. Also, mein Punkt ist auch, ich habe einmal gesehen, wo du aufgehört hast zu reden und beide Hände oben hattest. Das heißt, wenn du nicht irgendwie mit deinem Penis auf der Tastatur am rumhantieren bist. What the fuck? Ich mach doch gar nichts, ey. Ich bin hier die ganze Zeit am Googeln über Emetika. Nee, du bist am Schniddeln. So, so sieht's nämlich aus. Also du willst ja wissen, welche Brechmittel man noch, oder was könnte man noch Alkohol verwenden als Medizin? So, wir machen so einen Werbespot. So, fragen Sie Ihren Arzt auch deswegen, nach Alkohol. Ich lese hier so die ganze Zeit, so, keine Ahnung, Missbrauch bei Essstörungen, die Debatte darüber in Deutschland oder sowas. Ich lese das hier so die ganze Zeit parallel. So, ich höre trotzdem noch zu. Hat nicht Alkohol auch ein bisschen Unfruchtbarkeit verursacht oder war das nur Rauchen? Ich sehe gerade einfach, du hast keine. Ich weiß, das wird euch im Podcast jetzt gerade nicht viel bringen, aber. Oder, verursacht Erektionsstörung. Ansgar hat gerade so dieses perfekte Gesicht für. Ich geh zur nächsten Sitzung der Anti, was auch, oder der Anonym, was auch immer. Aber eigentlich möchte ich nur die nächste Scrubs-Folge gucken. So dieses Dilemma, das er gerade hat. So, ich muss wissen, heiraten, Tag und Carla wirklich. Ja, tun sie. Ja, wer hat jetzt 2016, Spoiler? Wer hat 2016 noch nicht Scrubs komplett? Möchtest du 10 oder möchtest du 12? Schreib's in die Kommentare. Leute, die erst seit einem Monat ist das bei Netflix haben. Das glaube ich sind 2000. Ja, das ist voll sinnlos, weil das wird einfach mal so gefühlt alle 3 Monate auf irgendeinem Fernsehsender in Deutschland irgendwie wiederholt. Aber Netflix zieht sich dafür Geld pro Monat, dass du dann fucking Scrubs hast. Ja, es zieht sich für einigen Kram, dass du fucking Scrubs hast. Also, es ist halt dafür, dass du es örtlich da hast. Und ich meine, wie teuer ist das eigentlich im Vergleich zu normalen Kabelfernsehen? Netflix, ich sag mal damit. Kein bisschen mitgefasst. GZ kostet 17,50 Euro im Monat. Netflix 10. Und du kannst es dann in HD, und du kannst alles in HD gucken. Er hat wieder keinen Ton. Ja, aber. Ich geh kaputt, Alter. Wollen wir einfach, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde, wollen wir nicht einfach jetzt noch eine Viertelstunde über den Film reden und auf heute einpacken? Ja, nee, ich hab's ja gesagt, wir können nicht weitermachen. Wir machen nur eine kurze ich Folge. Mach's, halt, ich mach gar nichts hier. Ja, wir glauben dir ja. Wir wissen aber nicht, ob die Ausschläge auch wirklich nachher mit Ton gefüllt sind oder ob das einfach nur eine Anzeige ist. Nein, selbst wenn. Ahnung. Ja, aber selbst wenn denn, reden wir dir einfach absolut ins Wort. Ja, das hat so keinen Wert. Ich würde sagen, wir reden ja auch eben über den Film, 10 Minütchen, und dann packen wir ein für heute, ist gut gewesen. Ach so, wenn das rauskommt, diese Folge, ist eventuell schon Messe Essen Spiel 2016 Zeit. Und eventuell werden einige oder alle von uns da sein. Und wir werden vielleicht etwas, eine Audio aufnehmen von dort, um über ein Spiel zu reden. Hör doch auf zu lügen. Ne? Lass eure Klamotten an, vielleicht machen wir das auch gar nicht. Vielleicht benötigen wir auch irgendwelche Webcomics. Wir werden nicht. Nein, nicht. Wir werden nicht hier den Soma und D'Souza von LFG, die werden wir nicht nötigen. Doch, ich will den fragen, ob Max Landis seinen Haarstil geklaut hat oder andersrum. Hat Max Landis? Ich lese Lisa, I could do nicht. Nee, D'Souza hat ja jetzt auch so, wie er sich selber zeichnet, so bunte Haare, Regenbogen. Die hat er ja immer gehabt. Hast du mal seinen Bart gesehen? Dieses Monstrum von Bart, das er da immer hat? Und den Fes? Ja, wer hat von wem geklaut? Was war zuerst da? Die Frisur oder der Bart? Nee, bloß weil Max Landis hat auch so Regenbogenhaare und ob der halt seine Frisur hat. Okay. Vielleicht wurde er inspiriert. Oder ist es eine Hommage? Hommage! Das ist eine Hommage! Fromage! Ich meine, die könnten in den gleichen Kreisen umgehen, weil der hat ja jetzt auch Autor für einen Comic gehalten. Aber jetzt wollen wir sind auf jeden Fall auf der Spielemesse. mal gucken. Vielleicht, wenn wir ein Spiel oder so mitbringen, können wir vielleicht mal eine Folge, eine extra machen, wo wir über das Spiel herziehen. Ich meine, erst rezensieren und sowas. Mhm. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Also die Spielemesse, also werden wir schon irgendwas in die Richtung wohl machen. Und wenn es bloß wir spielen mit Ansgar, wo ist mein Handy? Alter, du hast mich gerade. Ich guck grad, Alter, wo ist mein Handy? Aber es ist ja da für die Kamera. Oh Mann, ich glaube, ich es kann ist Freitag, zaubern. Ich muss ins Bett, ey. Wir haben es 3 Uhr morgens gefühlt für mich. Das Alter, das ist doch passend. Um 3 Uhr morgens, da muss man trinken, da muss man ungesunden Kram essen und da muss man über Filme reden, die man gesehen hat. Und da ist noch ein Film, den wir jetzt alle gesehen haben, oder? Nämlich, diese Woche haben wir uns angeguckt von den 250 besten Filmen der Welt. Laut. No Country for Old Men. Old Men. No, no, Old Men. Mit E, also Men. Mit E oder mit A? Also bloß ein Man, only one man, for one man. Was glaubt, bevor wir wirklich zu dem Film kommen, was glaubt ihr, wäre ein guter Knock-Off-Titel dafür? No Continent for Old People, fände ich eigentlich schon mal gar nicht schlecht. How much do you want for your clothes? Ja, das ist... das geht auch. Oder halt die chinesische Übersetzung Bleeding People by... Shirts. Ja, Bleeding People by Shirts. Blutende Leute kaufen Scherz. Das wäre der Film. Also erstmal, wir haben es ja gesehen, was ist unsere Tendenz? Ich bin auf jeden Fall positiv zu dem Film. Ja. Ja, war nicht schlecht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht herausragend. So, der Anfang hat mich gestört und das Ende hat mich gestört. Der Mittelteil war okay. Also der Film hat dich gestört. Nein. Ich fand ihn so leicht positiv oder schon was mehr. Er hatte schon wieder also kannst du mal geil. Man hört mich immer noch nicht. Top. Kein Ton. Top. Passt es nicht. Top. Top. Ah, jetzt. Top. So. super. Ja, ich fand den Film super. Geil. War voll toll. Hatte einige Plotholes, die voll keinen Sinn ergeben haben. Ja, ich muss jetzt alles in einen Strang hauen, weil ansonsten hört man mich gleich wieder nicht. Und weg ist er. Und da bist du weg. Weißt du, gib einfach nur römisch Feedback. Wir stellen dir Fragen mit Ja und Nein und du musst nur Kopfschütteln, dann brauchst du nicht reden. Ja, aber dann haben wir keinen Ton davon, das ist auch gegen die Sache. Ich glaube, schreib einfach sein. Wir sagen seinen natürlich Punkt. Dann laut, was er meinte. Wir werden ihn auch nicht belügen. Steht seine Kamera oder ist er tot? Und jetzt, ja, seine Kamera steht jetzt. Und seine Augen bewegen sich, okay. Nee, er war so lange so still. Das macht einen immer sofort skeptisch. So, das heißt, du möchtest jetzt bloß über Telefon das weitergeben? Nein. Okay. Na. Oh, ja, dann wäre jetzt wieder da. Ganz kurz. Ja, cool. Bloß halt, ja, der Film. Es geht um... Es gibt zwei Handlungsstränge, glaube ich so, ne? Nein. Also zumindest der Anfang leitete auf zwei Handlungsstränge irgendwie ein. Ja, aber dann wird der eine ganz, ganz lange vergessen. Mhm. Ja, was heißt Handlungsstränge? Also der erste Teil war halt, du siehst den komischen Typen mit der 70er-Jahre-Frisur, wie er irgendwie Leute abschnetzelt mit so einem komischen Hochdruckpump-Stil. Mit einer Druckluftflasche. Bolzenschussgerät. Nee, er schießt ja keinen Bolzen. Da kommt nur ein Stift raus. Und dann wird er wieder eingezogen. Das ist immer nur kurz so ein dann ist das erledigt. Das wird das nicht als Bolzenschuss. Ja, als Bolzenschussgerät bezeichnet. Wie macht das Gerät? Das Klick, zisch, halt die Schnauze. Day-Bau-Bau. So ein Redneck-Hillbilly-Typ, der so ein bisschen aussieht wie My Name is Earl. Mit einem Cowboy-Hut und der ist irgendwie bei der Jagd irgendwo in der Wüste und findet dann irgendwo dann später so ein Konvolut an alten Wagen und jede Menge Leichen. Und oh mein Gott, ich habe Christians Pate genommen, indem ich die erste halbe Stunde des Films erzähle. Ja, da ist das Problem, weil wirklich in der ersten halben Stunde des Films so fast nichts passiert. Ja. Weil es ist das, du kriegst ein bisschen was mit Tommy Lee Jones, der irgendwie so der Sheriff dort ist. Und so richtig wie, es ist halt Texas. Es ist heiß, leer. Vor allem, es leer. Ist Texas Kleinstadt, wo nie was passiert. An der Grenze auch noch in der Nähe. Also es ist wirklich, es schafft halt diesen Ton da zu machen, davon, dass es ist zwar ein moderner Film, aber es hat ein kleines bisschen was vom Wilden Westen, wo es halt trotzdem noch, das ist das rauere Land, das brachialere, da ist noch das Recht nicht so weit vertreten wie sonst was. Da könnten halt einfach irgendwie Leute 3 Tage tot sein und haben noch keiner gefunden. Tommy Lee Jones ist der Sheriff, eigentlich dürfte da nichts passieren. Das traut sich keiner. Ja, da sollte bloß der Riddler kommen und ihm Säure ins halbe Gesicht schmeißen und dann sollte das endlich mal ein ordentlicher Film sein. Nee, aber ab hier wären, glaube ich, so richtig derbste Spoiler. Aber Christian, seit wann hast du denn diesen Laden hier? Wann schließt du? Jetzt gerade. Nicht? Alles. Jetzt ist keine Zeit. Komm. Achso. Jetzt ist keine Zeit angegangen. Wann schließt du denn? Ich muss weg. Rede nicht so undeutlich. Wann gehen Sie? Wo wohnen Sie? Über dem Laden? Das war creepy. Also es, da taucht das auf, was den Film ausmacht. Weil das ist wirklich Anton. Einfach bloß ein unglaublich seltsamer Kerl, der mit dem Bolzenschuss redet. Und der ist aber richtig tiefe Stimme, redet Hello, Sachen, Brando. Die einfach so ein... Die machen einen einfach unruhig, weil er redet, wie kein normaler Mensch redet, es formuliert. Und du hast wirklich das Gefühl, der Verstand hinter diesen Augen ist irgendwie nicht ganz normal. Und eine Frisur aus den 70ern. Topfschnitt so halt, ne? Ja, also er ist wirklich aus dem Splatter-Horror. Er ist so einmal, aus dem Pulp-Film. Einmal Nudelsieb über den Kopf aber gehalten, dann einmal kurz an den Rändern abrasiert und gib ihm. Ja, Swench. Man hört mich wieder nicht, ne? Genau richtig, ja. Boah, ich hab keinen Bock mehr, ey. Ihr vielleicht merkt, haben wir nichts gehört. Ja. Wir sind ohne Scheiß. Ich weiß. Nee. Auf jeden Fall, aber die Sache geht einfach los. Der eine Kerl findet bei den anderen, bei den Wagen, weil das sind alles irgendwie Gangster mit Drogendeals und so gewesen, findet der einen Koffer mit Geld. Und hey, fucking Geld. Ich will den nehmen, wegkommen, aber ich muss ja irgendwas machen, um halt den sicher zu stellen, irgendwie Geld waschen oder sonst was, oder er muss weg. Und ja, der wird halt gejagt und wie versucht zu finden. Da ist richtig viel schön Ligetta-Sachen drin. Er ist ein sehr rauer Film, würde ich sagen. Weil einfach sehr, nicht nur tiefe Töne macht, aber dann manche Sachen, die einfach unrealistisch, also leicht unrealistisch, aber halt Actionfilm realistisch sind. Und da sind aber andere Sachen, die einfach so, fuck, ja, das ist mehr Grit, mehr Realismus. Es ist halt ein bisschen was Echtes dort reingestreut, was den ganzen Film so einen seltsamen Ton gibt. Ja, diese... Was man halt nicht erwartet von Hollywood. Dieser Typ mit dem Bob, ich habe seinen Namen vergessen, der hieß irgendwie Sugar oder irgendwie der eine, der Redneck hat ihn die ganze Zeit Sugar genannt, weil der so ähnlich klingt. Sugar, weiß ich nicht. Der ist so unrealistisch, dass der Redneck dagegen so realistisch rüberkommt, dass du dich mit ihm am ehesten identifizieren kannst. Und ich hatte mit ihm zusammen richtig Schiss, als er dann beim zweiten Mal diese Wagen durchsucht hatte nachts und dann feststellte so, oh shit, da oben bei meinem Truck, da steht ja noch irgendjemand. Plötzlich, den ich dann beobachtet hatte. Das war... Ja, das war's. Das ganze Ding, wie auch Sachen schnell passieren. Mhm. Es waren ein paar unrealistische Sachen drin, die einfach bloß... Allein das Geräusch der Shotgun. Ja. Okay, stell dir bitte folgende Szene vor. Du fährst durch eine amerikanische Wüstenlandstraße. Ein Polizeiwagen bittet dich rechts ran. Es steigt ein Mid-50er mit einem Bob-Frisur und einer Gasflasche und Bolzenschussgerät steigt aus und bittet dich, aus dem Wagen zu treten. Was machst du? Es ist Texas. Ich hole meine Shotgun raus und erschieße ihn. Ja, dieser Typ, den er da angehalten hat, der steigt aus. Stimmt was nicht, Officer? Halten Sie bitte mal kurz still. Hätte das Gerät an die Stirn, ohne das zu hinterfragen, merkwürdig zu finden, sich zu wehren oder angepisst zu sein. Der hat das einfach hingenommen. Ja, dann ist, weil er nicht schwarz ist. Das ist nicht das Amerika, nicht das ich kenne und lieben gelernt habe. Ei. Also es gibt sehr viele merkwürdige Szenen. Was ich schön fand, war am Ende, ich muss das Ende sagen, wie immer, das ist mein Job, eben weil es so schön offen war. So, du erfährst nicht, was aus dem Typen wird, der ist, nach einem Unfall ist er abgehauen und vorher hat er noch die Frau von dem Redneck, der zu dem Zeitpunkt schon tot war, noch ausfindig gemacht und du weißt nicht, ob er sie getötet hat. Weil er wieder diesen Münztrick hatte, hier, Schnips. Und dann, jetzt sag mal, Kopf oder Zahl, weil anders kommst du nicht aus dieser Situation raus. Das ist der beste Deal, den ich dir geben kann. Aber das fand ich super, weil du einfach nur, sie sagt nur so, nein, ich sag das jetzt nicht. Schnitt, er geht aus der Tür raus. Was ist passiert? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Und dann halt der Unfall. Den fand ich immer ein bisschen merkwürdig. So, weil wie kommt das? Dass so ein super Killer, der die ganze Zeit nur mit so einer Nahkampfwaffe durch die Gegend rennt, geht. Der rennt ja nicht mal. Wieso? Der hatte eine Shotgun gehabt. Der hatte seine ultraschallgedämpfte Shotgun, die einfach nur piuf. Ach ja, dieses, ja, ja. Ja, das war das, piuf. Das ist das Bolzenschussgerät. Piuf. Ja, hallo? Ich meine, der hat da, keine Ahnung, wie viele Schalldämpfer aufeinander gestülpt. Ja, auf jeden Fall dieser... Ja, dann sollte... Wie kann es denn, dass dieser Superkiller, dass der plötzlich einfach mal nicht aufpasst und angefahren wird? Ja, nee, das war halt amerikanisches Autofahren. Und dann gibt er einem... Das habe ich realistisch Und dann gefunden. Gibt er einem... Und es ist Karma! Und dann gibt er einem kleinen Jungen $100, damit er sein Shirt auszieht. Nein, nein, als Dank, dass er sein T-Shirt ausgezogen hat. Das macht es nicht besser. Ja. Nein. Also wenn ihr mittelmäßige Story mit ja, ganz brauchbarer Action und einer halbwegs realistischen Darstellung von Texas haben wollt, dann guckt weiter. Dieser Film passt da nicht rein. Alles ist da so okay, bis mitmäßig so halbwegs, aber Anton, einfach bloß dieser Kerl, dieser Killer, wie er dort geht, wie er lebt, wie er diese Momente macht, dann das, wo er sich wieder zusammenfliegt oder wo er versucht, einfach bloß an die Zusammenflick-Ressourcen zu kommen und das Ganze. So, es ist, jedes Mal, wenn er seinen Mund aufmacht, ist es was Besonderes, etwas, was es wert ist, gesehen zu werden. Aber es ist absolut Bullshit, dass er mit seinem Scheiß durchkommt. Wenn du in einer Apotheke bist, dessen Frontseite nur aus Scheiben besteht, und du dann einen Typen siehst, den du vorher noch nie gesehen hast, an einem fremden Auto, die ganze Zeit auf Höhe des Tankdeckels, keine Ahnung, 5 Minuten lang oder so, steht dann einfach nur rum, kommt dann in deine Apotheke rein. Und das hat keiner gesehen, den die ganze Zeit, und erst dann fliegt das Auto in die Luft und plötzlich sind alle, oh, was ist da denn los? Hey, er ist nicht schwarz und hat keinen Turban, also ignorieren wir ihn. Woher willst du es wissen? Von hinten könnten die, also du hast den Bock gesehen, von hinten sieht das aus wie ein Turban. Sven, kannst du bitte aufhören, deine Nachricht zu checken und jetzt eben deine Punktewertung für diesen Film zu geben? Er sagte 1? Nee? Nee, ich glaube, er gibt 10 mal einen Punkt. Das habe ich das auch verstanden. Nein, meine Wertung ist 10. Platz 10. Also dein neuer Platz 10. Also du denkst, es ist besser als aber Gandhi. Aber sowas von. Wow, du gibst... Ein Killer ist immer besser als... Was hat Gandhi dir angetan? Gandhi wurde auch von einem Verrückten gekillt. Vielleicht ist das Svens Rache. Nein, das hat nichts mit der Rache zu tun. Und, wie sieht's bei dir aus? Ja, wie gesagt, ich fand ihn nicht so pralle. Bei mir wäre er die neue Nummer 20. Wow, das heißt, Memories of Murder immer noch besser und eine Handvoll Dollar ist schlechter. Ja. Ja, ich mag Western nicht. Und je weiter unten so ein Western ist... desto besser ist er. Desto mehr Western ist er. So, bei mir ist es so, ich war auch so um den Zählerpunkt so schwanken, aber dann ist das Problem so, Gandhi so vielleicht besser, Kluben, aber Full Metal Deck, Aliens, aber ist auf jeden Fall nicht besser als Lang. Ja, deshalb, der Hass ist doch ein bisschen schlechter gewesen, deshalb bin ich für der neue Platz 14. Mhm. So, dann haben wir eine Zahl, teilen die durch 3 und kriegen 14,666. Das heißt, unser neuer 15 ersetzt den Wunschfilm von jemand anderen, Requiem for a Dream, unser neuer Platz 15. No Country for Old Men. So, dann darf einer von euch einen neuen Film auswürfeln. Wir haben 20, 10, 14. Zusammengezählt durch 3. Durch 3. Oh, stimmt, ich hatte mich um 10 Punkte vertan. Nee, dann passt das. 95. Ich wollte gerade sagen, wie kommst du auf 14, wenn du... Der neue ist 95. Ich habe einen spontanen Würfel, der neue ist jetzt 95. Dann scroll ich mal durch die Liste, also unser Film, den wir uns für die nächste Woche angucken, ist damit der Vagabund und das Kind. Richtig geiler Film. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört, ey. Endlich haben wir was von Fanny und Alexander. Halt. Es ist von Charlie Chaplin, The Kid. Ja, das ist gut. Bloß die deutsche Fassung ist nicht so ganz zu kriegen. Hey, es ist Charlie Chaplin, der letzte war auch nicht so schlecht, auch wenn er halt stumm war und so. Ich meine, wir warten natürlich alle bloß, bis wir endlich den großen Diktator kriegen. Ich denke, ich werde mir wieder eine nachbearbeitete Version davon ansehen, wo sie die Stummfilmteile halt so geschnitten haben und dann haben sie das Ganze halt gedubbt, sodass ich Ton habe. Das hatten wir beim letzten Chaplin auch. Danke. Da hattet ihr die Stummfilm-Version gesehen und Marek und ich hatten eine Version, die ist irgendwann 10, 12 Jahre später nachbearbeitet worden, weil die Ton hatte. Und Leute sprachen und die ganzen Texte, die angezeigt, die waren alle rausgeschnitten. Du guckst auch Anime mit Dubs statt Subs. Das nimmst du sofort zurück, doch nicht im Internet, kannst du das doch nicht sagen. Aber also hast du wieder eine Zeitpunkt, als ich in den Faxsack reingepinkelt habe. Ja, deshalb habe ich das ja auch schön in mein Regal reingestellt, weil ich dich mal klonen muss, aber das hier war ein neues. So, aber halt hier, bloß ist, man sieht ein Kind, das ist, glaube ich, warte, ist das Kind nicht ein Mädel, was er dann nachher geheiratet hat? Ich glaube, ja. Egal, es ist nur 54 Minuten, es ist schwarz-weiß, also kann man währenddessen was anderes hören. Es ist Stummfilm. Genau, es ist Stummfilm, die lassen nur so im Hintergrund laufen, guckst du den gar nicht an und du hörst nur mit. Hey, es geht um die Musik, Mann. Ich fand die Stelle gut, als die Musik plötzlich schneller wurde, weil irgendwas passiert ist. Oh ja, oder wahrscheinlich gibt es ja für den Film für Taubstumme eine Version, oder? Nicht Taubstumme. Untertitel für Taubstumme. Ah. Ja. Untertitel für Blinde. Das Faxe hat mich schon gekriegt. Ja, nein, die sind in dieser Blindenschrift, dass die immer so an den Bildschirm rennen müssen, um zu fummeln. Nee, aber eine Stummfilmversion für eine Taubstumme extra so. Egal, das ist ein Film für uns. Die nächste Woche können wir gucken, was wir davon halten. Das war's für diese Woche vor dem Film. Und jetzt, bevor wir von Sven die komplette Verbindung verlieren, sollten wir, glaube ich, langsam zu Ende kommen. Uns findet ihr überall. So, die anderen beiden findet man wie immer auf Knackpunkt und Knackpunkt Gaming hier auf unserer Seite und auf YouTube. Und mich findet ihr wie immer auf knackpunkt.com und ungefragt. Viel Spaß, schönes Wochenende. Ciao.